The walls come tumbling down. Das ist die Hoffnung vieler hüben wie drüben. Ob das unbedingt die Hoffnung der Theatermacher wie Heiner Müller ist, ist eine andere Frage. Heiner Müller hat mal gesagt, dass vielleicht die Existenz zweier deutscher Staaten gegenseitig eine Befruchtung sein kann. Überrascht Sie die Akzeptanz, sagt man heute wohl, Ihrer Stücke im westlichen Ausland oder fühlen Sie sich missverstanden? Ja, man kann sicher darüber streiten, ob das eine wirkliche Akzeptanz ist. Ich hoffe, ich werde missverstanden. In welcher Hinsicht? Sie haben mal die schöne Unterscheidung von Wirkung und Erfolg unterstrichen. Haben Sie Erfolg und keine Wirkung hier? Ja, ich habe also bisher den Eindruck gehabt, dass ich beim Feuilleton ankomme, aber nicht beim Publikum. Und wenn beim Publikum, dann nur bei einem jungen Publikum. Aber das ist mir auch recht, das ist kein Problem. Worauf führen Sie das zurück? Sie haben mal gesagt, das bundesrepublikanische Publikum besteht großenteils oder die Art, ins Theater zu gehen, ist eine Art Voyeurismus, ist natürlich nicht die kongeniale Art, an Ihre Stücke heranzugehen. Wäre das einer der Gründe? Ich weiß es nicht, ich würde die Frage an Henning Rischbieter delegieren, der kann das besser beurteilen. Sie haben es ja verfolgt, die langsame Popularisierung oder wie immer man es nennen will von Heiner Müller. Wie beurteilen Sie das? Also von Popularisierung kann ja gar keine Rede sein. Die Aufführungen von Müller-Stücken finden überwiegend in den Studios statt, vor einem kleinen Publikum, manchmal auch mit relativ kurzer Laufzeit. Es gibt allerdings auch Aufführungen, die sich so zu Attraktionen, aber für ein kleines Publikum entwickeln. Ich denke beispielsweise in Köln läuft schon über zwei Spielzeiten das Quartett, aber in der Werkstatt doch, ich glaube, über 50 Aufführungen. Das muss man aber doch unterscheiden. Der von Ihnen in seiner Wirkungslosigkeit beschriebene Brecht, dessen Stücke werden immer weiter, immer wieder gespielt und auf den großen Bühnen der Theater. Und sie haben ein wirkliches breites Publikum, immer noch. Und das ist mindestens 20 Mal so groß wie das Müller-Publikum, rein statistisch gesehen. Das muss man schon sehen. Da gibt es sicher eine Differenz. Das ist in der DDR im Moment anders. Da gibt es mehr Publikum für meine Stücke als für die von Brecht im Augenblick, glaube ich. Meinst du? Wenn auch nicht statistisch. Aber statistisch nicht. Es gibt sogar eine Statistik für die letzte Spielzeit. Da war ich sogar, was die Zahl der Aufführungen angeht, das heißt noch nicht die Zahl der Zuschauer, aber die Zahl der Aufführungen, das war noch vor Shakespeare in der letzten Spielzeit. Das heißt noch lange nicht, dass es mehr Zuschauer sind. Es gibt aber. Es gehen bestimmt mehr Leute nach Hause oder aus meinen Aufführungen meiner Stücke heraus, als aus denen von Shakespeare oder Brecht. Nur das kann ja durchaus ein Kompliment sein. Eine andere Frage ist, als Maßstab, sagen wir mal, wenn auch nicht der Popularität, aber jetzt hatten wir dieses unglückliche Wort geprägt, der Akzeptanz, wie Ihre Stücke diskutiert werden, nicht nur nach den Zuschauerzahlen. Ne? Ist Brecht noch in der öffentlichen Diskussion oder ist Müller, weil er so kontrovers ist, in der öffentlichen Diskussion? Aber Sie haben ja einmal gesagt, es ist Ihnen völlig recht, auch nur für kleine Gruppen zu schreiben. Andererseits sollen Ihre Stücke doch eine Art sozialer Langzeitwirkung auslösen, über welche Umwege auch immer. Ist das nicht eine Art Widerspruch? Sie sind zufrieden mit der Kleingruppenwirkung, aber wollen an für sich eine umfassende Wirkung damit doch irgendwie auslösen. Es sei denn, man sagt, diese kleinen Gruppen sind die Elite und die Avantgarde dieser großen Umwälzungen. Was ich will, ist ja relativ belanglos. Und von Belang ist eigentlich nur, was ich schreibe oder wie die Sachen aufgeführt werden. Und davon hängt es sicher ab, sehr oft, also die Dinge mehr oder weniger. Breite oder schmale Wirkung, das hängt ab von der Qualität von Aufführung. Und die ist sehr unterschiedlich. Es gibt einfach so einen Widerspruch und eine Zeitdifferenz zwischen Texten für Theater und Aufführungen. Die Dramatik ist immer innovativer als das Theater und ist immer etwas voraus, weil da hat man eine Schreibmaschine und Papier und das reicht. Im Theater hat man einen Apparat, der einfach jeder Innovation oder jeder Neuerung viel mehr Widerstand entgegensetzt. Und da dauert es länger, bis sich etwas durchsetzt auf dem Theater. Und das muss man in Rechnung stellen. Das ist genauso bei Brecht. Das ging bis in die ersten Jahre des Berliner Ensembles. Das war nie ausverkauft, das war nie voll, das war nicht populär. Eher ein Theater für Besucher aus West-Berlin, aus der Bundesrepublik, als für die DDR. Und erst nach dem internationalen Erfolg in Paris, das lief über Warschau, dann nach Paris und London, danach war es eine Attraktion. Danach war es sowas wie, ja, wie die Scala. Und das war auch wiederum sehr schwer, aus dieser Situation wieder in eine Phase von Innovation zu kommen. Und das ist nicht gelungen. Das ist dasselbe wie mit der Schaubühne. Das war ein Theater mit Wirkung am Hallischen Ufer und jetzt ist es ein Theater mit Erfolg, ohne Wirkung. Herr Rischbieter, wer ist denn das Publikum in Westdeutschland, das Heiner-Müller-Publikum umfasst? Sie sagten, das sind ganz bestimmte Schichten. Ja, das kann man natürlich nur spekulierend und vermutend sagen. Es ist sicher ein im Durchschnitt etwas jüngeres Publikum als das generelle Theaterpublikum. Und es ist sicher, also es sind sicher Intellektuelle darunter, wie sagt man so schön, überrepräsentiert oder solche, die sich dafür halten. Übrigens, ich will doch anknüpfen an deinen Hinweis, dass die Stücke vorher da sind und extremer geschrieben sein können, als es dann gleich auf dem Theater möglich ist, sie zu produzieren. Es ist aber andererseits auch so, finde ich, dass es für einen Autor von Dramentexten wichtig ist, mit dem Theater zu produzieren. Nur für die Schublade Stücke schreiben, das hast du ja im Grunde auch nicht getan, sondern immer auch daran gearbeitet, im Theater mitzuarbeiten und bis hin zum Selbstinszenieren. Doch auch um die Distanz zwischen den Texten und dem Theater zu verringern. Zu verkürzen, ja. Und Sie wollen das Publikum verwickeln, verstricken, haben Sie selbst ja, also eine Vision? Was ich so sage, ist nicht unbedingt maßgebend für das, was ich mache. Aber gut. Aber nichtsdestoweniger, Sie haben ja hat ja jeder Schriftsteller, jeder, der schreibt, keiner hält nur ein Selbstgespräch. Sie haben eine Vorstellung des Adressaten ja irgendwie. Sei es ein, wie man früher in der Philosophie etwas pompös sagte, ein noch nicht existentes Subjekt, eine Gruppe von Menschen, ein bestimmter Bewusstseinsstand, an den Sie appellieren. Sie schreiben ja doch an einen Adressaten, wie immer, ob der konkret existiert oder nicht. Na, das ist aber auch so ein Problem. Ich kenne das Publikum, das ich ja, erreiche oder nicht erreiche, immer weniger. Es gibt ja keine wirklichen Untersuchungen, keine Anhaltspunkte, wen man erreicht oder welches Publikum man anspricht. Das ist sehr zufällig. Es gab in der DDR eine Zeit, wo das einfacher war vielleicht. So in den 50er, 60er Jahren war es leichter noch, das Publikum zu sehen. Das Publikum wird immer unsichtbarer, ich glaube überall im Theater, auch hier. Meinst du, es wird uniformer? Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob uniformer. Nein, aber es wird immer abstrakter. Es wird für mich jetzt. Das gehen ja Leute auf zwei Beinen rein. Es wird, ja, aber trotzdem, du weißt nicht, wer es ist, du weißt nicht, wie sie reagieren. Das merkst du auch am Beifall nicht. Der sagt auch nichts. War das denn damals ein anderes Publikum? Sie haben ja mal in der Kritik von Brecht gesagt, ne, Brecht hat noch vor allem in seinen späten Stücken dieses Guckkastentheater mobilisiert, weil er eben davon ausging, dass dem Publikum gewisse Sachverhalte durch historische Raffung und Interpretationshilfe klar gemacht werden müssten und die Trennung zwischen Bühne und Zuschauer, die müsste eben aufrechterhalten werden. Sie sagten, heute kann man davon nicht mehr ausgehen, heute sitzen sozusagen Fachleute im Publikum, Leute, deren Erfahrung auf der Bühne ja dargestellt wird. War das damals anders als heute? Mir sagte neulich ein DDR-Funktionär, den ich schon sehr lange kenne, der in einem Theater arbeitet, die Politik hat dich eingeholt. Das ist ein Punkt. Man kann auch sagen, die Geschichte hat das Stück eingeholt und interpretiert das Stück auch ganz anders, als ich es damals von der Intention her geschrieben habe. Ich meine, ich erinnere mich zum Beispiel, es gibt eine Szene, und da gibt es eine Auseinandersetzung zwischen einem Arbeiter, der von Anfang des Stücks, in kaputten Schuhen herumläuft und er kriegt keinen Bezugsschein, weil ohne Bezugsschein keine Schuhe. Und am Ende hat er immer noch die kaputten Schuhe und die wirft er dem Parteisekretär vor die Füße und fragt ihn jetzt, was ist, du redest hier von Sozialismus, aber was ist mit Schuhen? Und in Amerika gibt es Arbeiter, die im eigenen Auto fahren und im Sozialismus gibt es die Schuhe auf Bezugsschein. Und der Funktionär hat das klassische marxistisch oder, wenn man will, heute das stalinistische Argument, das Auto gehört dem Arbeiter, aber wem gehören die Arbeiter? Unsere Schuhe gibt es auf Bezugsschein, aber die Autofabriken gehören uns. Und das war damals ein auch von mir ernst gemeintes Argument, das war richtig. Heute löst das natürlich ein Gelächter im Zuschauerraum aus, obwohl die Staus in Ost-Berlin ungeheuer sind zu den Stoßzeiten. Und der Gestank enorm, aber trotzdem, die Leute müssen noch 8 bis 10 Jahre warten auf ein Auto. Und da hat also die Geschichte etwas geändert an dem Text. Und ich weiß genau, ich meinte es ganz positiv. Ich war also auf der Seite dieses Funktionärs und dieses Arguments. Das war mein Argument auch. Heute ist das ganz anders eingefärbt und hat eine ganz andere Wirkung. Nun haben Sie ja auch gesagt, dass im Westen wahrscheinlich man solche Rollen überhaupt nicht spielen kann. Herr Rischbieter, Sie haben die Aufführung in der Schaubühne im Westen gesehen. Vom Lohnbrücker. Ja, das ist dann auch schon wieder. Das war eine Weile her. Aber es gibt dieses schöne, wenn ich mich recht, bitte korrigieren Sie mich, wenn ich mich falsch erinnere, Sie sagten, also in die Rolle eines Arbeiters, ein Arbeiter ist keine große Rolle, da kann sich ein Westler überhaupt nicht reinfühlen, da muss er anfangen zu psychologisieren und dann wird das alles ganz falsch und alles ganz schief. Und diese Problematik, die habe die Schaubühne überspielt, statt die Differenz zwischen diesen beiden Mentalitäten einfach selbst nochmal zu thematisieren. Das wäre zum Beispiel eine Lösung gewesen. So haben Sie aber als Konflikt ungelöst stehen lassen. Wenn ich Sie recht verstanden habe, so haben Sie mal die Schaubühne-Aufführung kritisiert. Hatten Sie auch den Eindruck? Naja, aber das ist jetzt wieder die Frage, wie hat man das damals gesehen? Damals war das nach 6, 7 Jahren Schaubühne ein Versuch, ein sehr angestrengter, forcierter Versuch, sich der sozialen Realität auch eben der am Ort einer Produktion zu nähern. Aber ich glaube auch doch der Versuch, die Alternativen in der Gründungsgeschichte der DDR zu reflektieren und sich klar zu machen, wie groß oder klein die eigentlich waren. Das war von daher ein konsequenter, beharrlicher, wenn vielleicht auch etwas Don Quixote-hafter Versuch, die deutsche Spaltung, die zwei deutschen Staaten an ihrem Entstehungspunkt, und zwar gesehen unter den konkreten Verhältnissen der anderen Seite, überhaupt in die Reflexion zu kriegen. Das war damals richtig, wenn auch wahrscheinlich vergeblich. Ich würde heute die Aufführung auch viel milder beurteilen als damals. Ich würde sie eher als auch die Sicht für richtig halten, für die Zeit und für die Bedingungen der Schaubühne damals. Das war vielleicht eine Problematik auch der Schaubühnenaufführung, dass die angenommen haben, dass im Text das korrekt dargestellt ist, der Vorgang. Deswegen haben sie das natural aufgebaut. Und dann gab es einen Widerspruch zwischen der Formulierung des Textes und der Formulierung der Bühne. Das ist ja ein heißes Thema in allen Ihren Aufführungen. Ich entsinne mich an ein Streitgespräch, dass Sie neulich mit dem Fritz Marquardt hatten, der Ihnen ja so rührend vor die Füße warf und sagen, Sie, Ihnen ist der Schauspieler völlig gleichgültig, Sie legen nur Wert aufs Wort. Ne? Ganz egal, wenn das Wort nur stimmt und der Text nur stimmt, dann ist es egal, was der Regisseur mit allem anderen macht. Sie haben diese schöne Metapher gebraucht, der Schauspieler soll den Text nicht stemmen, wie das hier meistens geschehen ist, sondern er soll drauf reiten und dann sei es egal, ob er auf dem Pferd einen Kopfstand mache oder ein Salto oder was weiß immer. Aber auf jeden Fall, die Inszenierung ist eine Frage des Regisseurs. Der Text muss stimmen, darauf käme es Ihnen einzig an. Nun ist es aber eine Frage, kann man die Assoziation, das Umfeld, was Sie ja nicht künstlich einschränken wollen, Sie wollen ja die Fantasie freisetzen, nicht vorschnell besetzen. Ist es nicht möglich, durch die Regie die Assoziationen auch zu steuern? Warum ist Ihnen das so relativ gleichgültig? Warum hat der Text absolute Priorität für Sie? Ja, ich weiß nicht, ob ich das so gesagt habe oder ich glaube nicht, das ist etwas überinterpretiert jetzt. Das Problem ist doch zum Beispiel, wenn ich mich erinnere an die Aufführung damals, das war 1958, glaube ich, im Maxim Gorki Theater. Der erste Eindruck der Schauspieler war, das Stück ist zu kurz, da ist zu wenig Text. Schauspieler zählen im Allgemeinen die Sätze, die sie haben. Und es gab einen großen Widerstand bei den Schauspielern gegen die Arbeit in dieser Inszenierung, weil sie so wenig Text hatten, alles. Keine Figur, kein Text, alles so verknappt. Und daraus entstand dann so eine Klaviatur von Räuspern und Spucken. Also sie meinten, das geht ja nicht nur diesen Satz sagen, da muss man sich zwischendurch räuspern, dreimal husten und Schritte machen und so. Und die andere Seite ist aber, dass dadurch ging der Realismus weg. Hm? Die haben versucht, Arbeiter zu spielen und sie meinten, Arbeiter sagen nicht solche Sätze, was einfach nicht stimmt, weil Theater ist ja eine Übersetzung, es ist ja nicht eine Abbildung von Realität, eine Übersetzung von Realität. Und das Gegenteil ist mir mal passiert beim Abspiel eines Vorspiel eines Tonbands von einem Hörspiel, das ich geschrieben hatte. Das war die Korrektur. Das war ziemlich umstritten und einmal verboten, dann wieder erlaubt. Und dann gab es mal ein Vorspiel des Bandes im Kombinat Schwarze Pumpe, das damals im Aufbau war, ein Braunkohlenkombinat, was inzwischen eher ein Problem ist. Aber damals war es ein heroisches Projekt und da spielte diese Geschichte. Und da wurde das vorgespielt vor ziemlich zufällig zusammengeholten Arbeitern, also 20 Leute. Die hörten sich das an und einer fragte danach, ist das Film oder Leben? Der hatte nicht mitgekriegt, dass das ein formulierter literarischer Text war. Es kam ihm so echt vor, dass er meinte, das wäre irgendwo mitgeschnitten. Und dann kam auch das Motiv für seine Frage. Er sagte, es ist ja richtig, dass wir auf dem Bau manchmal so reden, also so roh und unfreundlich, aber das muss man doch nicht in die Öffentlichkeit bringen. Das Problem ist das der Übersetzung. Und genauso wie diese alte Theaterweisheit, das Schwierigste auf dem Theater ist zum Beispiel Lumpen. Zerlumpte Kleidung. Und wenn man echte Zerlumpte oder echte Lumpen auf der Bühne trägt, das glaubt keiner. Die müssen hergestellt werden. Und dieser Übersetzungscharakter von Theater ist, glaube ich, sehr wichtig. Ne? Herr Rischwieder, wie ist denn Heiner Müllers Sprache? Ist ja sehr häufig als sehr schwierig, um das freundlich zu sagen, beschrieben worden. Heiner Müller weist das natürlich entrüstet zurück. Er sagt, ich schreibe ganz einfach, präzis, direkt. Ne? Das verstehen die Leute bloß nicht mehr, das sind sie nicht mehr gewohnt. Und mich erinnert das immer so an den Faulkner, der auch gefragt wird, Herr Faulkner, Ihre Sprache ist ja so fürchterlich schwierig. Was raten Sie denn Ihren Lesern? Die lesen Ihre Romane 2-3 Mal und Faulkner ganz trocken, mein Rat ist, lesen Sie es 4 Mal. Ne? Mein Text spricht für sich, der bedarf keines Kommentars. Wie ist denn Heiner Müllers, wie kommen denn Heiner Müllers Texte für ein westdeutsches Ohr zumindest sehr ungewohnt in Westdeutschland an? Das, man muss da ja auch unterscheiden. Es gibt ja nicht sozusagen immer die gleiche Schreibweise. Der Lohndrücker, das hat der Heiner Müller eben beschrieben, ist in sehr einfachen, knappen Sätzen geschrieben. Knapp ist aber fast das falsche Wort. Es sind keine hastigen Sätze und es ist sehr viel Platz zwischen den Sätzen, schon von vornherein. Wenn man diesen Platz nicht mit inszeniert, dann kommt das Stück nicht zum Vorschein und der Vorgang. In den letzten 10 Jahren ist das Schreibverfahren bei Herrn Müller hat sich verändert. Es ist stärker auch unter den Einfluss von anderen literarischen Schreibverfahren geraten, bis hin zu Einflüssen vom Surrealismus. Es ist sehr viel mehr Zitatcollage geworden, wobei darin eine große Spannung und Widersprüche auch aufgehoben werden in diesen Zitatcollagen. Das ist aber immer noch keine eigentlich, würde ich sagen, schwierige Sprache im Sinne einer seltsamen oder ausgefallenen Wortwahl, sondern es wird vom Zuhörer und Zuschauer dieser Texte verlangt, zu assoziieren. Die Assoziationen, die vollzogen sind im Text, die Sprünge auch häufig über die Zeiten, über die Kulturen hin, vom Mythos in die Gegenwart und zurück, die mitzuvollziehen. Das ist also nicht eigentlich schwierig geschrieben, sondern es ist komplex gedacht. Sie haben eben diesen schönen Ausdruck gebraucht. Man muss die Zwischenräume zwischen den Sätzen mit inszenieren. Wie würde man das konkret machen? Einfach durch Pausen? Das bezog sich jetzt mehr auf Lohndrücker und frühe Stücke von Heiner Müller. Aber die was er selber immer wieder vormacht, wenn er seine eigenen Texte liest, ist ja, dass das, was da an assoziativer Mitarbeit vom Zuschauer gefordert wird, dass das am besten vom Zuschauer zu leisten ist und vom Zuhörer, wenn der Text, er hat gesagt, in Blöcken gesprochen wird, wenn er relativ ausgekältet, fast wie monoton, aber mit einer Art von Objektivität, die sich durch die Gleichtonigkeit entgibt. Aber die gleiche gedankliche Intensität muss in jedem Wort, das gesprochen wird, sein. Das meine ich jetzt bei den späten Texten. Dann kann man ihnen zuhören und dann kann man das nachvollziehen, diese Sprünge und diese Komplexität, diese Vielfalt der Bezüge, der politischen, der historischen, der mythischen etc. Das ist ja, wenn ich mich recht erinnere, auch so eine Klage gewesen von Ihnen, Herr Müller, dass zum Beispiel das Theater wenig die Prinzipien der bildenden Kunst gebraucht hat bislang. Für die Inszenierungen, zum Beispiel das Prinzip der Collage, surrealistische Bilderwelt und alles hatten Sie erwähnt. Collage nun ist aber etwas, Herr Spieler, da wollte ich Sie mal fragen. Es erinnert mich just dieses Prinzip, die Brüche zwischen den einzelnen Blöcken, die Brückenschläge zwischen den verschiedenen Verweisen, die quer durch die Geschichte, quer durch die Erfahrungsbereiche, quer durch die Epochen und Kulturen und Mentalitäten gehen. Diese Brückenschläge, die müssen ja die Brüche gleichzeitig sichtbar werden lassen. Deshalb interessierte mich diese Formulierung jetzt so, die Pausen, die Zwischenräume müssen mit inszeniert werden. Ich erinnere mich zum Beispiel, gab es ja in Amerika, in den USA, Anfang der 70er Jahre, das sogenannte Theater of the Ridiculous, das lächerliche Theater, sagen wir Charles Ludlam, John Vaccaro, Jack Smith, die machten ja genau eigentlich das. Die stellten Blöcke irgendwelcher relativ zufälliger, hatte man auf den ersten Blick den Eindruck, kultureller Assoziationen einfach nebeneinander sahen. Das sind konstitutive Blöcke für euren Bildungsgang, kollektiv oder individuell gewesen. Jetzt seht mal zu, wie ihr da die Brückenschläge macht. Ne? Das steckt ja alles in euch. Guckt mal, was hier für Konfliktpotenzial drin steckt. Würden Sie da eine Verbindung sehen? Es gibt vielleicht eine Verbindung. Also ich habe sehr wenig gesehen davon, aber einiges. Für den Wilson zum Beispiel war der Jack Smith eine absolute Vaterfigur, seltsamerweise. Also von dem schwärmt er immer wieder. Ich glaube, es gibt einen Punkt vielleicht, der interessant sein könnte. Das in New York gibt es, ist ja nicht USA, New York. Da gibt es einen ungeheuren Erfahrungsdruck in New York. Und es gibt auch in der DDR einen Erfahrungsdruck, der intensiver ist als hier. Und führt vielleicht zu solchen Formen der Präsentation von Texten. Oder es ermöglicht das eher. Herr Müller, Sie haben einmal gesagt, die Aufgabe des Theaters für Sie bestünde darin, Dinge und Vorstellungen zu zerstören. Wie soll der Zuschauer das verstehen? Es geht doch ganz schlicht darum, wenn Theater eine Funktion hat, und dann, oder Drama, sagen wir mal, nicht Theater, sondern Drama, hatte immer die Funktion, Verdrängung zu stören, Verdrängungsprozesse zu stören, überhaupt zu stören. Und ist auch immer wieder ein Versuch, Erinnerungen wieder wachzurufen und Vergessen zu verhindern oder was immer. Und das heißt auch zerstören. Man muss das nicht so dramatisch nehmen, wie es klingt. Aber es geht um Störung. Und wenn Theater keine Störung mehr ist, dann hat es keine Funktion mehr. Von Ihnen stammt ja dieses schöne Wort von der Fantasie, besetzen. Sie haben ja, es ist eine schöne Assoziation, von der Besetzten wie ein besetztes Land, von der besetzten Fantasie gesprochen. Ne? Dass unsere Vorstellungsweisen, unsere Begriffsautomatiken automatisch von selbst sich abspulen. Gegen dieses sich automatische Abspulen von Begriffsautomatiken muss das Theater als Laboratorium, als Enklave, als Spielraum irgendwie aktiv werden. Es muss eine gezielte Desorientierung sozusagen verursachen. Sie wollen ja die Fantasie freisetzen, die sozusagen zensiert ist, die sozusagen gesteuert ist. Ich sag's an einem Beispiel. Hier bei einer Aufführung traf ich einen Freund aus der DDR, der inzwischen in West-Berlin lebt. Und er sagte, seit er hier lebt, kann er nicht mehr malen. Es fällt ihm schwer, kann nur noch denken. Und ich fragte ihn, warum. Dann sagte er, ich habe das sicher jetzt ein bisschen überformuliert schon in der Erinnerung, aber sinngemäß sagte er, das Problem für ihn hier sei, also im Verhältnis zur DDR, hier gibt es eine totale Besetzung mit Gegenwart. Es gibt kein Erinnern, keine Erinnerung, keine Erwartung, sondern das ganze ökonomische Potenzial dieser Gesellschaft hier geht auf Besetzung mit Gegenwart. Es gibt nur heute. Und das finde ich ganz interessant. Und das heißt, es ist eine grundsätzlich kunstfeindliche Situation hier. Ich übertreibe das mal ein bisschen. Nee, das ist ein faszinierender Punkt. Erklären Sie es mal gleich. Ich muss sagen, eigentlich die Kunst hat hier glücklicherweise einen Feind, den zu zerstören. Aber ein unbesiegbarer. Ja, sie hat aber andererseits keine Funktion, wenn sie nicht ein solches Feindbild hätte. Ne? Okay, bloß, ich meine, die Funktion von Theater zum Beispiel wäre dann, also, und das gilt für beide Seiten, eben diese Besetzung mit Gegenwart ständig zu stören. Und zu erinnern und Erwartungen aufzurufen oder zu wecken. Das heißt, nicht nur an Vergangenes zu erinnern, Theater hat keine Gegenwart. Theater gibt es in der Gegenwart nicht. Theater gibt es nur, oder Gegenwart gibt es im Theater nur mit Erinnerung und Erwartung. Also sozusagen, wenn ich das mal übersetzen darf in etwas abstraktere, aber zugleich vielleicht direktere Ausdrücke, die Funktion der Kunst in der klassischen Ästhetik, 18. Jahrhundert, war ja sozusagen Gegenrealitäten zu entwerfen. Jede Realität, jede Wirklichkeit, jeder Status quo kann immer nur einen gewissen Teil seines Potenzials realisieren, aktivieren, und das geht natürlich immer auf Kosten eines anderen Potenzials, was verdrängt, unterdrückt, wie auch immer, stillgelegt wird. Und dieses Mögliche, konkret Mögliche, aber aus irgendwelchen Gründen nicht zum Tragen kommende Potenzial vorzustellen. Das ist die Aufgabe der Kunst. Insofern ist die Kunst immer sozusagen der kritische Dorn im Gesellschaftskörper. Er weist immer darauf hin, dass alles ja auch ganz anders sein könnte und dass das ganze Potenzial, die Möglichkeiten noch nicht entfaltet sind.